rolle auf Beat, so wie das Gras im Paper. Ich grind so viel Gras, klein, mein Spitzname ist Rasenmäher. James Space is back, Homie. Ich ließ mir lange Zeit, denn Deutschland war für mich noch nicht bereit. Nicht bereit? Das wird sich so schnell auch gar nicht ändern. Doch schau dir mal mein Geld an, ich kauf mir deine Eltern. Dein Vater rollt die Tumis, deine Mutter tanzt für mich dann. Und ich klopf hier auf den Ass und du kannst das nicht verhindern. Du brauchst keine teure Nebelmaschine auf Partys, denn gib mir mal das Piece und ich mach es dir gratis. No homo, du hast immer saubere Unterwäsche dabei. Ich nur groundbreaking Style, plus nen Joint oder auch zwei. Ha, 4, 2, 0, 0, 0, 0. Fuck it, ich smoke mein Weed the whole day, einfach weil ich's kann, Bitch. Meine Gang schießt die Kugeln, bang. Fuck the Police, hier geht's um gute Noten, mir um Pussy, Money, Weed. Ich smoke Reefer und die Wolke sieht aus so wie ein Geist. Blazing, stacking, fucking Lifestyle. Du hörst das Tape, weil jeder Track ein Hit ist. Jeder. Blazing, stacking, fucking Bitches. Ich smoke Reefer und die Wolke sieht aus so wie ein Geist. Blazing, stacking, fucking Lifestyle. Du hörst das Tape, weil jeder Track ein Hit ist. Jeder. Blazing, stacking, fucking Bitches. And hoes, hoes, hoes.